of the Alexander Kowalski. That's right, right, right, right, right. Thank you.

Thank you. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. wir Armen decken die Hände klatschen. Wir Vierteltag, es wird mitgemacht. Und was ist wie unser Sofa, was gute Nacht, wenn wir kommen, dann tun sie was. We'll be right back. Hi, dit is Ferry Korsten. Dit is Sven Gard. Dit is Michel de Heij. Ciao, Marco Carola.